Die drei magischen Tore. Engewuk und Atrio saßen an einem kleinen Tischchen vor der Gnomenhöhle, das Urgel reichlich mit Süßigkeiten und Säften gedeckt hatte. »Hör zu, Atrio«, begann Engewuk, »werde dir jetzt einiges über das südliche Orakel erklären, was du wissen musst. Ist nicht ganz einfach, bis zur Ujulala vorzudringen. Möchte dir aber keinen Vortrag halten. Ist vielleicht besser, wenn du Fragen stellst. Verliere mich leicht in Einzelheiten.« »Gut. Wer oder was also ist die Ujulala?« »Verflixt. Du fragst wie meine Alte. Kannst du nicht mit was anderem anfangen?« Atrio überlegte und fragte dann, »Dieses große Felsentor mit den Sphinxen, das du mir gezeigt hast, ist das der Eingang?« »So kommen wir weiter. Das Felsentor ist der Eingang, aber danach kommen noch zwei andere Tore. Und erst hinter dem dritten wohnt die Ujulala, wenn man von ihr überhaupt sagen kann, dass sie wohnt.« »Bist du selbst schon einmal bei ihr gewesen?« »Wo denkst du hin? Arbeite schließlich wissenschaftlich, habe alle Berichte gesammelt von denen, die drin waren, sofern sie zurückgekommen sind, versteht sich. Sehr wichtige Arbeit, kann mir kein persönliches Risiko erlauben.« »Ich verstehe. Und was hat es nun mit diesen drei Toren auf sich?« Engewuk stand auf und begann auf- und abzugehen. »Das erste heißt das große Rätseltor, das zweite heißt das Zauberspiegeltor und das dritte heißt das ohne Schlüsseltor. Doch das zweite Tor ist erst da, wenn man durch das erste durch ist, und das dritte erst, wenn man das zweite hinter sich hat, und die Ujulala erst, wenn man durch das dritte gekommen ist, verstehst du?« Atrio nickte. »Das erste, das große Rätseltor, hast du durch mein Fernrohr gesehen, auch die zwei Sphinxe. Dieses Tor ist immer offen, kann aber trotzdem niemand durch, außer die Sphinxen schließen die Augen. Denn den Blick einer Sphinx kann nur eine andere Sphinx ertragen. Und nun stell dir vor, was aus einem wird, der es einfach wagt, in den Blickwechsel dieser beiden hineinzulaufen. Er erstarrt auf der Stelle und kann sich nicht wieder rühren, ehe er nicht alle Rätsel der Welt gelöst hat. Na, du wirst die Spuren solcher armen Teufel vorfinden, wenn du hinkommst.« »Aber sagtest du nicht, dass sie ihre Augen schließen? Müssen sie nicht schlafen?« »Schlafen?« Engewuk schüttelte sich vor Kichern. »Du meine Güte, eine Sphinx und schlafen? Nein, wahrhaftig nicht. Bei manchen Besuchern schließen die Sphinxen ihre Augen und lassen ihn durch. Die Frage, die bis heute aber noch niemand geklärt hat, ist die: Warum gerade den einen und warum nicht den anderen? Ist nämlich keineswegs so, dass sie etwa die Weisen, die Tapferen, die Guten vorbeilassen und die Dummen, die Feigen oder die Bösewichte ausschließen. Ja, Pustekuchen! Hab's mit eigenen Augen beobachtet, ob einer aus Not und Bedrängnis zum Orakel will oder es nur mal so aus Jux versucht, scheint gar keine Rolle zu spielen. Bin inzwischen der Ansicht, die Entscheidung der Sphinxen ist ganz und gar zufällig und hat überhaupt keinen Sinn. Aber mein Weib behauptet, das wäre eine lästerliche und obendrein unfantasische Meinung und hätte mit Wissenschaft nichts mehr zu tun.